Ich hab an dich gedacht, als der Tango notorno zwischen Abend und Morgen aus der Ferne erklang. Mein Herz ist aufgewacht, weil der Tango notorno eine zärtliche Kunde deiner Liebe mir sang. Mein Schicksal bist, hab voll Glück ich empfunden, als in einsamen Stunden ich vor Freude geweint. Ich habe mich gedacht, als der Tango notorno mit dem Zauber der Töne unsere Herzen vereint. Unsere Herzen vereint.